Die südkoreanische Internetzeitung Minjunghui Seori warf am 21. November in einem Leitartikel der Präsidentin Park Geun-hye die Verweigerung der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung vor. Die Zeitungen, Sender und Nachrichtenagenturen von Großbritannien, Frankreich, den USA, Katar, China und Japan berichteten unter großen Schlagzeilen über die vierten gesamtnationalen Bürgeraktionen, die am 19. November in allen Gebieten Südkoreas entfaltet wurden.